Kapitel 3 wird anhand alltäglicher und den meisten Menschen bekannter Beispiele erläutern, warum nur die Wirtschaftsordnung der freien Marktwirtschaft unseren Wohlstand und damit auch unser Gemeinwesen retten kann. Das wird demonstriert durch die Entlarvung der sozialistischen Lügen über die freiheitliche Marktwirtschaft anhand der bekanntesten Beispiele und Mythen, die von ihren Propagandisten verbreitet werden. Teil 2 baut zunächst mit Kapitel 4 darauf auf, denn freie Marktwirtschaft entsteht nicht von alleine. Sie ist das Resultat von Institutionen und Werten, die die Gesellschaft sich gibt und die sie prägen. Schafarewitsch hat die weiter oben bereits erwähnten 5 entscheidenden Wertesäulen identifiziert, die dies leisten. Nicht durch positive Theorie, sondern durch die Analyse der sozialistischen Experimente, die versuchten, diese tragenden Institutionen zur Schaffung einer sozialistischen Ordnung zum Einsturz zu bringen. Die Wesensmerkmale dieser Institutionen, ihre Unverzichtbarkeit für eine freie marktwirtschaftliche Ordnung und ihre ineinandergreifenden Mechanismen werden beleuchtet und herausgearbeitet. Kapitel 5 analysiert die sozialistischen Konzepte, die das Wertegerüst einer freien Gesellschaft unterminieren und zerstören. Es zeigt auf, dass es das menschliche Laster in Gestalt der bereits im Mittelalter von Theologen identifizierten und sogenannten 7 Todsünden ist, die dieser Zerstörung durch individuelles wie auch kollektives Handeln den Weg ebnen. Es wird dargelegt, wie das Ausleben der Todsünden Prozesse in Gang setzt, die logisch und zwingend von einer Zivilisation der Freiheit und des Wohlstands zu einem gescheiterten Gemeinwesen der Unfreiheit, Armut und Gewalt führen. Das führt uns schließlich in Teil 3 auf direktem Wege zu der Frage, wie eine Ordnung beschaffen sein muss, die diesem zerstörerischen Treiben mit mehr Aussicht auf Erfolg Einhalt gebietet. Kapitel 6 unternimmt daher nichts Geringeres als den Versuch, eine freiheitliche Verfassung zu konzipieren, bestehend aus 106 Artikeln in 18 Abschnitten. Kapitel 7 setzt diesen Entwurf einer freiheitlichen staatlichen Ordnung in Bezug zur deutschen Geschichte. Es zeigt auf, warum die Dezentralität des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation Vorbild sein kann für das hier skizzierte freiheitliche Utopia und wie seine heiligen Werte nachwirken und Wirkung entfalten können für eine dauerhafte und stabile Freiheitsverfassung. Der Epilog führt uns zurück ins Deutschland von 2021, in ein Land, das durch die Untertanenmentalität seiner Bürger der Tyrannei einer entgrenzten politischen Klasse zum Opfer fällt. Die Corona-Krise ist keine Gesundheitskrise. Sie ist vielmehr die finale Krise unserer sterbenden Demokratie. Die wilde Entschlossenheit unserer Regierung, den Rechtsstaat mit Hilfe sophistisch-rabulistischer linker Juristen auszuhebeln und zu beseitigen, trifft auf keinen nennenswerten Widerstand der Bürger. Die freie Fahrt für inkompetente Politiker wird aber nicht nur die Ordnung des schon ausgehöhlten Grundgesetzes und unsere Wirtschaft zerstören. Sie wird vielmehr einen wirtschaftlichen Notstand erzeugen, bei dem Stillhalten für den Bürger keine funktionierende Überlebensstrategie mehr darstellt. Dann ist sie da, die Katharsis, die notwendige Rebellion der Leistungsträger. Sie kann die Geburtsstunde der stalinistischen Tyrannei oder der Freien Republik werden. Dazwischen gibt es nicht viel Auswahl. Das Land, seine Bürger, seine Eliten müssen dann eine Wahl treffen. Freiheit oder Untergang, Marktwirtschaft oder Sozialismus, Individualität oder Masse, Wohlstand oder Armut, Gold oder Papier, Verantwortung oder Bevormundung. Dieses Hörbuch plädiert leidenschaftlich für die Wahl der Freiheit, um den Untergang abzuwenden.